Raff. Grüße. Ja. Ja, gut so. Gut. Rafe Rosi. Tannöd. Hörspiel nach dem Roman von Andrea Maria Schenkel. Gute Rosi. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Und jetzt zu den Schweinen. Die Marianne und ich sitzen in der Schule nebeneinander. Sie ist meine beste Freundin, deshalb sitzen wir auch beieinander. Die Marianne mag die Rohrnudeln meiner Mama immer besonders gern. Wenn meine Mama welche macht, bringe ich ihr immer eine mit. Mit in die Schule oder am Sonntag auch mit in die Kirche. Am letzten Sonntag habe ich ihr auch eine mitgebracht. Aber die musste ich dann selbst essen, weil sie nicht in der Kirche war. Was wir immer so gemeinsam spielen? Was man halt so spielt. Räuber und Gendarm, Fangerles, Verstecken. Im Sommer ab und zu verkaufen. Da richten wir uns am Gartenzaun einen kleinen Laden ein. Einmal hatten wir sogar Kaugummi. Den hat meine Tante mitgebracht. Der schmeckt prima nach Zimt. Meine Tante sagt, die Kinder in Amerika essen das immer. Meine Mama ist davon nicht so begeistert, weil der Freund von Tante Lisbeth ist nämlich auch aus Amerika und der ist ganz schwarz. Die Marianne sagt immer, ihr Papa ist auch in Amerika und er kommt sie bestimmt bald holen. Aber das glaube ich ihr nicht. Ab und zu schwindelt die Marianne nämlich ein bisschen. Mama sagt, das darf man nicht. Vor ein paar Tagen hat die Marianne mir erzählt, dass der Zauberer wieder da ist. Sie hat ihn im Wald gesehen und er bringt sie ganz bestimmt zu ihrem Papa. Diese Geschichte hat sie im Herbst schon mal erzählt, gleich nach Schulanfang. Und ich habe ihr nicht geglaubt. Den Zauberer gibt's nicht. Und Zauberer, die einem ein Papaherz zaubern, der in Amerika sein soll, die gibt's erst recht nicht. Da habe ich gerufen, Lügnerin, Lügnerin. Und sie ist weinend heimgelaufen. Und weil sie doch am Samstag nicht in der Schule war und sie doch die Rohrnudeln meiner Mama so gern isst, habe ich ihr am Sonntag eine in die Kirche mitgebracht. Aber da war sie dann auch nicht. Also habe ich die Nudel dann selber gegessen. Die wilde Jagd saust vom Wind getrieben dahin. So schnell wie die Wolken im Sturm, schneller noch. Sie sitzen auf Rössern, so schwarz wie der Teufel. In schwarze Mäntel gehüllt. Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Die Augen glutrot jagen sie dahin. Wenn einer so unvorsichtig ist, sich in einer solchen Nacht draußen herumzutreiben, packt ihn die wilde Jagd im Galopp. Einfach so. Und was passiert dann, Oma? Das erzähle ich dir morgen, Marianne. Schau mal, der Josef schläft schon ganz ruhig. Schlaf du jetzt auch. Schlaf. Die wilde Jagd. Auf Rössern. So schwarz wie der Teufel. Die Augen glutrot. Ich kann aber nicht schlafen, Oma. Und aus meinem Bett kann ich auch nicht. Sonst schimpft der Großvater wieder fürchterlich. Immer noch Licht unter der Tür. Die Mutter? Oder du, Oma? Mir egal, ob der Großvater schimpft. In der Küche brennt noch Licht. Oma? Mama? Mama? Die Mutter wird im Stadel sein. Mama? Heilige Maria Magdalena, bitte für Sie. Heilige Katharina, bitte für Sie. Heilige Barbara, bitte für Sie. Alle heiligen Jungfrauen und Witwen, bittet für Sie. Alle heiligen Gottes, bittet für Sie. Sei ihnen gnädig, verschone Sie, euer Herr. Sei ihnen gnädig, erlöse Sie, euer Herr. Am Freitag in der Früh habe ich mit der Marie ihre ganzen Habseligkeiten zusammengepackt. Viel hatte sie ja nicht. Einen Rucksack voll und noch eine Tasche. Mehr war's nicht. Ich hatte ihr versprochen, sie zur neuen Stellung zu begleiten. Alleine wollte sie da nicht rausgehen, weil sie den Weg nicht kannte. Fest versprochen hatte ich es ihr. Fest versprochen. Den Weg zur Dannerin hat mir die Verdingerin, die Kramerin, genau beschrieben. Für den Weg hätten wir 1,5 Stunden gebraucht, aber das Wetter wurde immer schlechter. Es war eine Stimmung, so richtig, wie ich mir einen Weltuntergang vorstelle. Düster und trübe. Immer denke ich, wir hätten bei diesem Wetter gar nicht gehen sollen. Alles wäre jetzt anders. Alles. Im Wald hat es auch noch zu regnen angefangen. Durchnässt sind wir schließlich zu dem Einödhof gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass der so weit draußen liegt. Ich hätte die Marie sonst nicht da rausgelassen. Nie hätte ich sie da rausgelassen. Nie! Bei denen in Tannöd war nur die Alte da. Die hat uns die Tür aufgemacht. Sonst habe ich keinen gesehen. Nur die Alte und das kleine Kind. Ein hübscher kleiner Bub. 2 Jahre alt, schätze ich. Mit schönen, goldblonden Locken. Die alte Dannerin hat die ganze Zeit über kein Wort gesagt. Ich habe noch versucht, mit der in ein Gespräch zu kommen. Man fragt doch, wenn ein Fremder auf den Hof kommt. Aber nix. Mit der war nix zu machen. Nur der Kleine. Der hing bereits nach 5 Minuten an der Marie, ihrem Rockzipfel, und hat gelacht. Und die Marie mit ihm. Nach 1 Stunde habe ich meine Jacke genommen. Ich muss jetzt heim. Es wird schon dunkel. Damit ich mich nicht wieder verlaufe, habe ich noch zur Marie gesagt. Das Herz hat es mir fast zerrissen. Nur schnell weg wollte ich. Hoffentlich gefällt's dir. Wenn nicht, wir finden noch was anderes. Es wird schon gehen. Einfach wieder mitnehmen hätte ich sie müssen. Es hätte sich noch was anderes gefunden. Da bin ich mir ganz gewiss. Traude? Die Marie ist mir nachgelaufen und hat mich ganz fest gedrückt. Ganz fest. So, als wollte sie gar nicht loslassen. Richtig losreißen musste ich mich. Ganz schnell bin ich aufs Rad. Traudel. Das Haus. Der Hof. Da möchte ich nicht mal beerdigt werden, habe ich mir noch gedacht. Geschüttelt hat es mich. Ich bin geradelt und geradelt. Ich habe nicht angehalten. Ich wollte nur weg, weg, weg. Auch vor meinem schlechten Gewissen. Irgendwann lief mir das Wasser über die Wangen. Zuerst habe ich noch gedacht, weil ich so schwitze, vom Radeln. Aber dann habe ich's gemerkt. Es waren Tränen. Ein Bett, ein Tisch. Eine Kommode, ein Stuhl. Staub auf der Fensterbank. Wohin kann ich sehen, wenn ich aus dem Fenster schaue? Vielleicht auf den Wald? Morgen weiß ich es. Gott sei Dank gibt es hier auf dem Hof Kinder. Kinder sind das Salz der Erde. Der Bauer, ein großer, kräftiger Mann, einsilbig. Seine Frau auch sehr still. Älter als ihr Mann. Verhärmt, verschlossen. Wie sie das Tischgebet gesprochen hat. Die Tochter war nett zu mir. Hat mich gefragt, ob ich außer der Traudel noch andere Geschwister habe. Mit der kann man auch am besten auskommen. Reiß dich zusammen, Marie. Es hat kein Taugewicht, da zu sitzen und über das Leben zu sinnieren. Pack endlich deinen Rucksack aus. Hoffentlich ist die Traudel gut zu Hause angekommen. Hier drin zieht's. Kein Wunder, die Tür steht offen. Wieso steht die offen? Ich hab doch... Von deinem Zorne erlöse sie, o Herr. Von der Strenge der Gerechtigkeit erlöse sie, o Herr. Von der Qual des läuternden Feuers erlöse sie, o Herr. Von der schauerlichen Finsternis erlöse sie, o Herr. Durch deine wunderbare Empfängnis erlöse sie, o Herr. Durch deine Geburt erlöse sie, o Herr. Durch deine Taufe und dein heiliges Fasten erlöse sie, o Herr. Durch deine grenzenlose Demut erlöse sie, o Herr. Der Hof der Familie Danner liegt fast am Ende meiner Tour. Ich komme fast täglich hier vorbei. Der Danner hat nämlich die Heimauer Nachrichten bestellt und die erscheinen dreimal in der Woche. Am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Ist keiner da, soll ich die Post einfach neben der Haustür am Fenster ablegen. So hat es der Danner mit mir abgemacht. Am Montag war ich draußen und als keiner aufgemacht hat, habe ich die Post wie vereinbart hinterlegt. Der Hund. Ja, es könnte sein, dass der gebellt hat. Bestimmt hat er gebellt, die Hunde bellen immer, wenn ich komme. Ich höre schon gar nicht mehr hin. Bei meinem Beruf ist das ebenso. Ob Rauch aus dem Kamin gekommen ist? Sie stellen vielleicht Fragen. Die Gerüchte, dass bei denen alles immer in der Familie bleibt, sogar die Kinder, kenne ich schon. Wer kennt die nicht? Und als Postbote erfährt man ja so einiges. Aber wenn einer immer alles glauben müsst... Zeitung. Sonst nichts. Erst in die Küche. Den Herd heizen. Den Dämpfer mit Kartoffeln und Wasser füllen. Den Hund füttern. Dann in den Stall. Frisches Stroh aus dem Stall. Die Kühe melken, die Kälber versorgen und die Schweine. Am Dienstag war's. Ja, am Dienstag, dem 4. April. Der alte Danner hatte schon eine Woche zuvor bei uns angerufen in der Firma. Ganz brisant hatte er es gemacht. Aber das Wetter war nicht so. Da konnte einer nicht einfach die Dreiviertelstunde mit dem Radl rausfahren. Immer geschneit hat es. Und geregnet auch zwischendurch. War so ein richtiges Scheißwetter. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre nicht gerne zu denen nach Tannöd raus. Warum? Na, die sind ziemlich komisch. Eigenbrötler. Und geizig sind die. So richtig geizig. Neiden einem jedes Stück Brot, jeden Schluck Wasser. Als ich im Sommer schon einmal den Motor der Futterschneidemaschine reparieren musste, haben die mir nicht einmal eine Brotzeit angeboten. Na, obwohl ich doch über 5 Stunden ununterbrochen an diesem Motor herumgeschraubt und gearbeitet habe. Nicht einmal ein Glas Wasser oder eine Tasse Milch. Geschweige denn eine halbe. Aber wenn ich ehrlich bin, ich hätte sowieso nichts runtergekriegt bei denen. Da war alles so dreckig und schmierig. Sowas kann ich nicht leiden. Wie ich mir die Hände abgewaschen habe am Wasserhahn in der Küche, habe ich mir die Küche genauer angeschaut. Nein. Pfui. Wie man in so einer Schlamperei leben kann. Ich könnte das nicht. Die alte Dannerin in ihrer geflickten, dreckigen Schürze. Ihr kleiner Enkel immer mit einer Rotzglocke. Ja, glauben Sie, die hätte dem Kind die Nase geputzt. Der Kleine ist auf dem Küchenboden rumgekrabbelt, hat ab und zu was aufgehoben und in den Mund gesteckt. Die Dannerin hat zugeschaut und nichts gesagt. Wie der Kleine zu weinen angefangen hat, hat ihn die Alte auf ihren Schoß gesetzt und ihm seinen Dutzel gegeben. Zuvor hat sie den Dutzel noch abgeschleckt und in die Zuckerdose getaucht. Abgeschleckt und in die Zuckerdose getunkt, das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich hätte da wirklich keinen Bissen runtergekriegt. Aber anbieten hätte sie einem schon was können, finde ich. Das gehört sich einfach so. Das gebietet doch der Anstand, oder? Also, wie ich den Auftrag für die Motorreparatur bekommen habe, war ich gar nicht so wild darauf, da nochmal rauszufahren. Ja, noch dazu bei diesem Wetter. Wann ich draußen war, so kurz vor 9, denke ich mal, war das. Ich war recht verschwitzt, als ich bei denen am Hof angekommen bin. Wollte vorne durch das Gartentor durch und zur Haustüre. Das Gartentor war aber verschlossen. Ja, erst haben sie es so pressant und danach ist keiner da, habe ich mir noch gedacht. Naja, vielleicht sind sie hinterm Haus. Also schiebe ich mein Radl um den Hof herum. Dabei bin ich an den beiden Stallfenstern vorbei. Durch eines habe ich auch reingeschaut, habe aber nichts erkennen können. Hätte ja sein können, dass einer von ihnen im Stall bei den Kühen ist, war aber nicht so. Durch das Küchenfenster habe ich noch geschaut, aber auch keinen gesehen. Jetzt wusste ich nicht so recht, was ich tun sollte. Drum habe ich mein Fahrrad an den Obstbaum gelehnt und gewartet. Nach einer kleinen Weile sehe ich tatsächlich einen. Ob Mann oder Frau, weiß ich nicht. Der war ziemlich weit weg. Auf dem Acker draußen ist er gestanden. Zuerst dachte ich, das ist er jetzt, der alte Danner. Ich habe gerufen und auch gepfiffen, aber der auf dem Acker hat nicht gehört. Der ist nicht näher gekommen. Der war genauso plötzlich wieder verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Ich habe noch etwas gewartet. Durch und durch blöd kam ich mir vor. Nach Hause radeln, ohne den Motor repariert zu haben, wollte ich auch nicht. Da hätte ich ja in ein paar Tagen wieder rausfahren müssen. So ein Motor repariert sich nicht von selbst. Also bin ich zum Motorhäuschen. Die Tür war verschlossen und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ich habe mich umgesehen, ob ich irgendwo den Schlüssel finde. Wissen Sie, manche Leute deponieren den Schlüssel gleich ganz in der Nähe. Die Danners hatten den Schlüssel leider nirgends. Weder unter einem Stein noch an einem Haken. Kurz entschlossen habe ich deshalb meinen Werkzeugkasten vom Gepäckträger des Fahrrads geholt, mit meiner Zange ganz vorsichtig den kleinen Draht, an dem das Vorhängeschloss hing, weggebogen. So brauchte ich das Schloss einfach nur abnehmen. Als ich die Tür zum Häusel geöffnet hatte, konnte ich endlich die Maschine richten. Ich war schon fast fertig. Wollte nur noch eine Schraubenmutter wieder dran schrauben. Rutscht mir die doch glatt durch die Finger und rollt direkt in die Wassergrube. Gott sei Dank war in der kein Wasser, die war leer. Ich steige also runter in die Grube. Genau in dem Augenblick, in dem ich mich bücke, um nach der Mutter zu suchen, war mir, als huscht da ein Schatten vorbei. Sehen konnte ich es nicht, es war mehr so ein Gefühl, eine innere Stimme, die einem sagt, da ist einer, auch wenn man die betreffende Person nicht sieht. Ich sofort raus aus der Grube. Hallo, ist da jemand? Hallo, habe ich gerufen. aber keine Antwort. Mir war bisher schon nicht richtig wohl. Jetzt war mir der Hof bloß noch unheimlich. Und dieses ständige Gebelle von dem Köter, den man nicht sieht. So schnell es ging, habe ich darum die Schrauben angezogen und mein Werkzeug eingepackt. Den Motor Probe laufen lassen und danach aber nichts wie weg. Auf dem Acker? Ob ich da noch jemanden gesehen habe? Nein. Gesehen habe ich da keinen. Da waren nur ein paar Krähen. War auch kein Wunder bei diesem Wetter. Es hat wieder zu nieseln angefangen, ganz leicht. Ich bin geradelt, als ob der Teufel hinter mir her wäre. Die ganze Fahrt über weg vom Hof habe ich mir gedacht, wenn doch einer auf dem Hof war, der hätte den Motorenlärm hören müssen. Das geht gar nicht anders. Ich habe mich bestimmt geirrt. Da war niemand, aber der Schatten, meine innere Stimme, das Gefühl, ich weiß nicht. Nie zu lang auf einem Hof bleiben. Fest zupacken, das Vertrauen der Leute gewinnen. Augen und Ohren offen halten, bis man genug weiß. Wenn seiner geschickt anstellt und nicht zu gierig ist, auf seine Zeit warten kann, kommt man meist ganz gut über die Runden. Erwischen lassen darf man sich nicht. Aber erwischt werden nur die Gierigen, die Maßlosen, die Unvorsichtigen. Der Tanner, das ist ein fetter Sparstrumpf, der Tannöder ist reif. Über das alte Maschinenhäusle in den Stadel, von da auf den Dachboden, ein Kinderspiel. Keiner hat mich gesehen, nicht einmal der Hund hat angeschlagen. Schließlich kennt der mich noch. Heute ist Freitag. In ein paar Stunden geht die Sonne auf. Ich werde den Hof beobachten, von hier oben aus. Und bei einer günstigen Gelegenheit ins Haus und das Sparschwein schlachten. Am Freitag, den 30. März, da habe ich den Tanner zum letzten Mal gesehen. Ich wollte an dem Tag rüber nach Einhausen. Bleib mal stehen! Ich habe drüben was abholen müssen, beim Eisenbahnhändler. Halt! Ich muss dich was fragen! Wie ich am Tanner seinem Anwesen vorbei bin, da winkt mir der Alte schon von Weitem zu. Hast du was gesehen? Seit der Sache mit der Barbara, da bin ich dem Tanner immer ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ist dir was aufgefallen? Was hätte mir denn auffallen sollen? Mir ist nichts aufgefallen. Ich hatte mich schon geärgert, überhaupt angehalten zu haben. Ist dir jemand begegnet? Hast du einen gesehen? Warum? Bei uns hat heute Nacht einer versucht, ins Haus einzubrechen. Gestohlen worden ist nichts. Aber das Schloss am Maschinenhäusl ist runtergerissen. Du musst doch die Gendarmen rufen. Mit den Uniformierten will ich nichts zu tun haben. Soll ich dir beim Suchen helfen? Der Lump wird schon wieder abgehauen sein. Nur wie? Alle Spuren führen zum Haus hin, aber nicht weg. Soll ich dir meine Pistole bringen? Aus dem Krieg habe ich noch eine daheim. Das brauchst nicht. Ich hab selber ein Gewehr und einen Prügel. Der Bagage, der werde ich schon auf die Sprünge helfen. Dumm ist nur, den Haustürschlüssel habe ich auch seit gestern verlegt. Solltest du einen Schlüssel finden, der so lang ist, der gehört mir. Dass die vom Tanner am Sonntag nicht in der Kirche waren, das ist mir schon aufgefallen. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Am Montag war ich draußen auf dem Acker. Der grenzt an den Grund vom Tanner. Dort habe ich das Feld umgeackert, habe aber in der ganzen Zeit keinen vom Tanner gesehen. Am Dienstag hat dann die Schwägerin, die Anna, den Hansl zum Hof rübergeschickt zum Nachschauen. Alles Weitere wissen Sie ja. Mildreichster Jesus, unsere Rettung, unser Leben, unsere Auferstehung bist du allein. Darum bitte ich dich, verlass mich nicht in meinen Nöten und meinen Ängsten, sondern um des Todeskampfes deines heiligsten Herzens und um der Schmerzen deiner unbefleckten Mutter willen komm deinen Dienern zur Hilfe. die du mit deinem kostbaren Blute erlöst hast. Diese Zeit am Abend ist mein kostbarstes Gut. Den Rosenkranz in der Hand und vor mir auf dem Küchentisch mein Brautführer. Ich habe ihn zur Hochzeit bekommen. Damals, vor einem ganzen Leben. Mein Andachtsbuch für die christliche Frau. Geh's mal auf die Nerven. Hör endlich auf mit deiner ewigen Bitterei. Wer weiß, hätte ich dieses Leben ohne den Trost und die Gnade Gottes und der Gottesmutter leben können? Jetzt klopf nicht so blöd her, mach schon sauber. Du bleibst hocken, Barbara. Nur der Trost, den ich im Glauben gefunden habe, hält mich aufrecht die ganzen Jahre. Wie er zu uns gekommen ist, damals als Knecht auf unserem Hof. Zum ersten Mal in meinem Leben hat mir jemand etwas geschenkt. Damals ein bisschen Aufmerksamkeit. Halt endlich dein saublödes Maul! Keiner kann es verstehen, aber ich liebe diesen Mann. Liebe ihn sogar, wenn er mich schlägt. Jetzt stell dich nicht so an, mach schon. Ich war ihm verfallen, ihm hörig, mein ganzes Leben. Die Wehen, die Wehen, was heißt denn hier die Wehen? Raus mit dir auf den Acker! Die kam zur Welt während der Kartoffelernte, die Barbara. Vor Schmerz habe ich mich gekrümmt und als das Blut meine Beine hinablief und das Kind mit aller Gewalt aus meinem Körper hinaus wollte, habe ich diesen kleinen Wurm am Rande des Ackers geboren. Ihn unter freiem Himmel ins Leben entlassen. Raus mit dir. Du schläfst jetzt in der Kammer. Abgöttisch hat sie ihn geliebt, ihren Vater. Und er war so zärtlich zu ihr. Er wird schon ruhiger werden mit der Zeit, der Mann, habe ich gedacht. Sie war 12, als er zum ersten Mal... Ich wollte es nicht sehen, wollte es nicht wahrhaben, war zu schwach, um mich von ihm zu lösen. Wo hätte ich auch hin sollen? Je mehr sie zur Frau heranwuchs, desto weniger war er an mir interessiert. Mir war das nur recht. Und so habe ich geschwiegen. Stell dich nicht so an, du schläfst wieder im Schlafzimmer. Nur einmal damals, diese kleine Polin, die als Fremdarbeiterin auf dem Hof war, die hat sich ihm entzogen. Mir, seiner Frau, war dieser Weg verwehrt. Ich habe ein hartes Leben gelebt, aber ich kann mich ihm nicht entziehen. Ich muss diesen Weg zu Ende gehen. Es ist die Prüfung, die mir der Herr auferlegt hat. Wo sie nur bleibt, die Barbara. Sie wollte nur noch einmal in den Stall. Sie müsste längst zurück sein. Barbara! Barbara! Wo bist du? Bist du im Stadel? Durch deinen blutigen Schweiß erlöse sie, o Herr. Durch deine Gefangennehmung erlöse sie, o Herr. Durch deine grausame Geißelung erlöse sie, o Herr. Durch deine schmachvolle Krönung und Verspottung erlöse sie, o Herr. Durch deine mühevolle Kreuztragung erlöse sie, o Herr. Durch das kostbare Blut deiner Wunden erlöse sie, o Herr. Durch dein bitteres Kreuz und Leiden erlöse sie, o Herr. durch deinen Tod und dein Begräbnis. Erlöse sie, o Herr. Er will und will sich heute nicht einstellen, der Schlaf. Das ganze Haus habe ich auf den Kopf gestellt. Die Fußspuren zum Haus. Im Neuschnee habe ich sie gesehen am Morgen. In allen Ecken habe ich nachgeschaut. Nichts. Ums Haus rum sein wird er, der Lump. Und sich in Richtung Wald aus dem Staub gemacht haben. Die Neue. Schaut aus, als könnte sie gut hinlangen. Kann ich brauchen. Braucht keine, die sich vor der Arbeit fürchtet. Wird immer schwerer, Leute zu finden. Die meisten versuchen ihr Glück in der Stadt. Nichts für mich. Ich muss frei sein. Mein eigener Herr. Hier auf dem Hof bin ich der Herrgott. Da kann mein Weib noch so viel beten. Was treibt die Alte überhaupt so lang? Sitzt die halbe Nacht betend unterm Kruzifix und verschwendet das teure Licht. Ich muss nachsehen. Was soll das? Was wollen diese Weiber um diese Zeit im Stall? Alles muss man sich selber kümmern. Durch deine heilige Auferstehung erlöse sie, o Herr. Durch deine wunderbare Himmelfahrt erlöse sie, o Herr. Am Tage des Gerichtes erlöse sie, o Herr. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Der du der Sünderin Maria Magdalena verziehst, wir bitten dich, erhöre uns. Von denen drüben hört und sieht man nichts. Am Dienstag war es, wie die Tante zu mir gesagt hat, ich soll zum Donner rüberlaufen. Vielleicht ist was passiert und die brauchen Hilfe. Da bin ich heute rübergelaufen. Ich denke, das war so gegen 3. Sicher bin ich mir aber nicht. Bei den Tannödern war keiner auf dem Hof zu sehen. Da habe ich heute an die Haustür geklopft. Richtig fest geklopft und an der Tür gerüttelt. Aber die war versperrt und aufgemacht hat auch keiner. Da bin ich dann ums Haus rum. Den Hund habe ich gehört. Ganz erbärmlich gewinselt hat der. Und aus dem Stall darf ich das Vieh brüllen hören. Wie toll haben's geschrien, die Kühe. Da stimmt was nicht, habe ich mir immer nur gedacht. Mir war, als würde eine Glocke in meinem Kopf läuten. Wie eine Alarmglocke, wenn die Feuerwehr ausrückt. Deshalb bin ich ganz schnell heimgelaufen und hab's der Tante und dem Vater erzählt. In der Stube bin ich gesessen. Der Vater schickt mich, weil sich beim Danner keiner rührt. Den Hansl habe ich schon durch das Fenster gesehen. Der Vater will aber nicht alleine nachschauen. Da habe ich nach dem Alois gerufen und wir sind mit dem Hansl rüber zum Tannöder. Kurz vor dem Haus hat der Hauer schon auf uns gewartet. Der kennt sich ja auf dem Hof aus seit der Sache mit der Barbara. Ein- und ausgegangen ist er auf dem Hof. Vom Stadel geht's zum Stall. Und von dort gibt's eine Tür rüber ins Haus. Zum Hansl hat er gemeint, dass der lieber draußen bleiben soll. Drinnen war's recht finster. Nur von der offenen Tür an der linken Seite des Stadels kam ein bisschen Licht. Kommt's weiter, kommt's! Die muss ich losgerissen haben! Der Hauer ist auf die Kuh zu, die in der Tür stand. Unheimlich war mir. Allein zurückbleiben wollte ich darum auch nicht. Deshalb bin ich hinter dem Hauer her. Dem Luis ging's anscheinend genauso. Wie der jedoch hinter dem Hauer her will, kommt er ins Stolpern. Ich wollte dem Luis schon sagen, pass doch auf, wo du hinlaufst. Da sehe ich im Stroh einen Fuß. Der Luis hat mich am Arm gepackt, richtig festgeklammert hat er sich. Beide sind wir da gestanden und haben nur auf den Strohhaufen gestarrt. Keiner von uns hat sich gerührt. Alles war so unfassbar, so unsäglich. wie der Hauer das Stroh beiseite geschoben hat. Wie er einen nach dem anderen vom Stroh befreit hat. Den Dana, die kleine Marianne, ihre Großmutter und ganz zuletzt auch noch die Barbara. Wir müssen noch nach dem Josef schauen. Wir müssen nach dem Bub schauen. Wo ist der Bub? Wo ist der Josef? Ich hab ihn einfach stehen lassen. Bin raus ins Freie, raus an die Luft zum Atmen. Wir müssen ins Haus. Wir müssen nachschauen, was passiert ist. Auf dem Tisch in der Küche stand noch ein Glas. Alles sah so aus, als ob der Raum gerade eben erst verlassen worden wäre. Als käme gleich wieder einer in das Zimmer zurück. Halb von einem Federbett verdeckt fanden wir den leblosen Körper einer Frau. Um sie herum war alles voller Blut. Diese Frau kannte ich nicht. Ich hatte sie noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Im Schlafzimmer fanden wir schließlich den kleinen Josef in seinem Bettchen liegen. Auch er war tot. Der du den Schächer am Kreuze erhörtest, wir bitten dich, erhöre uns. Der du die Schlüssel des Todes und der Hölle hast, wir bitten dich, erhöre uns. Wer weiß, wäre ich nicht gestolpert, hätten wir sie vielleicht gar nicht so schnell gefunden. Zuerst dachte ich noch, ich bin über einen Stock, ein Stück Holz gefallen. Das dauerte einige Zeit, bis ich begriff. Hätte der Hauer nicht so gedrängt und gehetzt, ich wäre niemals in das Haus gegangen, um die anderen zu suchen. Niemals in meinem Leben. Der Hauer hat uns ja immer wieder angetrieben. Wie die Lämmer zur Schlachtbank sind wir ihm gefolgt. Der war nicht so kopflos wie wir, der Sterzer und ich. Dabei kannte der doch den Danner und seine Familie am besten. Der war doch fast so was wie ein Schwiegersohn. Der war doch der Vater von dem kleinen Josef. Ich an seiner Stelle hätte mich nicht so im Griff gehabt. In keinem Moment hat der die Nerven verloren. Ich hab ihn dafür sogar ein bisschen bewundert, so beherrscht wie der war. Fast kaltblütig. Dass du dich besonders jenen Seelen, an die niemand auf Erden denkt, erbarmen wolltest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du sie alle verschonen und ihnen verzeihen wolltest, wir bitten dich, erhöre uns. Dass du sie in die Gesellschaft deiner Auserwählten aufnehmen und ewig beseligen wolltest. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass sowas bei uns hier draußen passiert, kann sich einer eigentlich kaum vorstellen. Aber dass der Danner nicht in seinem Bett gestorben ist, so richtig wundern tut mich das eigentlich auch nicht. Man soll ja nichts Schlechtes über Tote sagen. Und deshalb spreche ich auch nicht gerne über die Toten. Ich sag nur so viel, dass ich sie nicht gemocht habe, die Leute von dem Hof. Eigenbrödler waren das alles. Besonders der Alte war kein guter Mensch. Mit denen ist man nicht warm geworden. Und ich habe auch nicht warm werden wollen. Nicht einmal geredet habe ich mit denen, seit der Sache mit der Amelie. Die Amelie. Das war eine ganz nette. Die war auf dem Hof vom Danner als Fremdarbeiterin. Das war noch unterm Krieg. Da haben's die Kriegsgefangenen und alle möglichen anderen Leute auf den Höfen als Fremdarbeiter arbeiten lassen. Bei uns war einer aus Frankreich, der Pierre. Die Männer, die waren alle im Feld. Außer dem Danner. Der hat's irgendwie geschafft, nicht eingezogen zu werden. Der war halt recht speziell mit denen von der Partei damals. Der Amelie ist es nicht gut gegangen. Die ist beim Danner gar nicht gut behandelt worden. Zum Essen hat's fast nichts gekriegt von dem alten Geizhals. Und arbeiten hat's müssen wie ein Ochse. Dabei war sie doch ein ganz schmales Persönchen. Aus der Landwirtschaft war die auch nicht. Die kam aus einer Stadt in Polen. Mir hat's nur furchtbar leid getan, das arme Ding. Der Pierre hat gemeint, der Danner ist der Amelie nachgestiegen. Richtig verfolgt und belästigt soll der Danner die Amelie haben. Dem Pierre hat sie ihre blauen Flecken gezeigt und geweint hat sie. Einmal soll der Danner sie sogar draußen auf dem Hof mit der Geißel geschlagen haben. Nur weil sie nicht so wollte wie er. Blutige Striemen hat's gehabt. Glauben's, die Dannerin hätte der geholfen? Nichts hat sie gesagt. Im Gegenteil. Drangsaliert und schikaniert hat sie die Amelie, wo es nur ging. Es ist schon so. Wird einer sein ganzes Leben lang getreten, tritt er, wenn er die Möglichkeit dazu hat, auch. Die Amelie, die hat es nicht mehr aushalten können auf dem Hof. Weglaufen hat sie nicht können, da hat sie sich aufgehängt. Das arme Mädel. Im Stadel hat sie sich aufgehängt. Im Stadel, da, wo sie jetzt den Danner und die Seinigen gefunden haben. Seltsam ist es schon. Der Danner hat hernach alles vertuscht und der Bürgermeister hat ihm geholfen. Ach, fangen Sie doch jetzt nicht auch noch an mit der Geschichte über die Fremdarbeiterin. Darüber kann ich Ihnen gar nichts sagen. Die Unterlagen über diesen Vorfall gingen leider 45 verloren. Mein Amtsvorgänger könnte Ihnen da mehr erzählen, wenn er noch am Leben wäre. Meines Wissens hat sich die Arbeiterin, die bei der Familie Danner dienstverpflichtet war, erhängt. Sie wurde hier im Ort beerdigt. Fremdarbeiter gab es überall. Auch in Frankreich wurden Kriegsgefangene zur Arbeit eingesetzt. Meinen Sie, mir seien immer gut behandelt worden? Ich habe mich ja auch nicht erhängt. Ich verstehe auch gar nicht, was das mit dem abscheulichen Verbrechen an der Familie Danner zu tun haben soll. Der Krieg ist seit 10 Jahren vorbei. Lass mir doch diese Geschichten ein für alle Mal ruhen. Alle haben wir gelitten. Jeder hat sein Schicksal, aber die Erde dreht sich weiter. Lesen Sie keine Zeitung? Ich sage Ihnen, die Kommunisten in Russland werden nicht ruhen. Sie glauben doch nicht, dass dieser Chruschtschow besser ist als sein Vorgänger. Gut, die letzten Kriegsgefangenen sind jetzt zurück, endlich, aber das ändert nichts, gar nichts an der Gefahr, die vom Osten ausgeht. Aus diesem Grund war es ja für uns so wichtig, die Pariser Verträge zu unterzeichnen. Lauf uns doch nicht jedem Tratsch hinterher. Ich kann mir schon denken, aus welcher Ecke Sie davon gehört haben. Ob das Verhalten eben jener immer so einwandfrei war, dass sie mit dem Finger auf andere zeigen kann? Ich möchte es nicht beurteilen, aber man hört ja so einiges. Wenn der Mann im Feld ist und sein Heimatland verteidigt, fällt ihm die eigene Frau in den Rücken und hat ein Verhältnis mit einem Franzosen. Hören Sie mal doch auf. Da werden ehrbare Mitbürger angeschwärzt und der ganze Dorfgemeinschaft in Mitleidenschaft gezogen, nur weil eine polnische Halbjüdin sich aufgehängt hat. Das Mädel wird halt labil gewesen sein. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. O König der Herrlichkeit, o Gottes Sohn Jesus Christus, o du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, gib ihnen Ruhe. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, gib ihnen Ruhe. O du Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, gib ihnen die ewige Ruhe. Überrascht? Na, überrascht war ich nicht. Erschüttert, ja. Ich hab sie ja alle gekannt und eine Zeit lang mit ihnen unter einem Dach gelebt. Wissen's, der alte Danner hat gern Herumtreiber als Erntehelfer beschäftigt. Warum? Ist doch ganz einfach. Einer, der was auf dem Kerbholz hat und der nicht gern gemeldet ist bei der Polizei, dem kann man auch weniger zahlen. So war er halt, der alte Danner. Bauernschlau und geizig. Solch einem Tagedieb und Streuner hat der Alte auch schon mal einen ganzen Hof gezeigt. Herumgeführt hat er den, wie ein Hahn ist er stolziert, mit herausgestreckter Brust und aufrechtem Gang, als hätte er einen Stock verschluckt. Jeder von den Lumpen, die auf dem Hof gearbeitet haben, hat genau gewusst, dass bei dem Danner was zu holen war. Nicht nur Hühner. Wie im Spätjahr einer hat auf den Hof einbrechen wollen, da hat's mir gereicht. Ich hab mir eine neue Stelle gesucht. Wäre ich damals nicht von dort weg, wer weiß, könnte es leicht sein, dass ich jetzt auch tot wäre. Nein, danke. Will schon noch eine Zeit lang weiterleben. Auskommen hat man mit dem Danner und seiner Familie schon können. Ich kenne schon die Gerüchte. Belästigt worden bin ich vom Danner nie. Ich hätte mir aber auch zu helfen gewusst, das können Sie mir schon glauben. Sie wollen jetzt bestimmt auch noch die Geschichte mit dem Hauer hören, habe ich recht? Tja. Der Hauer, das ist der nächste Nachbar. Dem sein Hof kann man sehen, wenn man aus dem Dachfenster schaut. Ein schönes Anwesen ist das. Der Hauer war hinter der Barbara her. Nachgelaufen ist er der. Der kleine Bub soll ja von ihm sein. Zumindest hat er den Vater gemacht. Na, als Vater hat er sich eintragen lassen beim Standesamt in das Geburtsregister. Vor 3 Jahren ist dem Hauer seine Frau gestorben. Ziemlich lang war sie ganz malat dagelegen, hat er mir selber erzählt. Kaum war seine Frau tot, da hat der Hauer mit der Spanglerin ein Verhältnis angefangen. Zuerst sei sie ganz fanat in ihn gewesen und sie hätte sich ihm richtig aufgedrängt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Der Hauer macht auf mich nicht den Eindruck, als ob er ein Kostverächter wäre. Die Barbara muss gleich drauf schwanger geworden sein. Gleich nach der Geburt von dem Bub, dem kleinen Josef, wollte sie auf einmal nichts mehr von ihm wissen. Den Vater hat er bloß machen sollen. Danach hat sie ihn abblitzen lassen, hat er mir zumindest so erzählt. Anzeigen wollte die Barbara und ihren Vater, damit das Verhältnis der beiden ans Tageslicht käme, dass das eine Todsünde sei, wider die Natur und die ganze Leier. Wollen Sie genaueres wissen, müssen Sie schon mit dem Hauer selber reden. Ich will dazu nichts weiter sagen. Da kommt einer sonst nur in lauter Ratsch und Tratsch. Sie sind alle im Bett. Schlafen schon. Der Hansl. Die Anna. Die Gute. Kümmert sich seit 3 Jahren um den Hansl. Als wär's ihr eigener Sohn. Ich konnte nicht mehr. Konnte es nicht mehr ertragen. Ihr Leid. Ihr Martyrium. Den Geruch der Krankheit. Des Todes. Ihre Gestalt abgemagert, ausgezehrt, nicht mehr sehen. Als man mir die Nachricht gebracht hat, war ich erleichtert. Endlich frei. Frei wie ein Vogel. Keiner hätte mich verstanden. Und dann die Barbara. Ein Körper. Frei vom Geruch des Todes. Ein Körper. Voll Gier nach Leben. Jeden im Ort habe ich es erzählt. Ob er es hören wollte oder nicht. Der Bub ist mein Bub. Mein Josef. Der Josef ist mein Junge. Erschlagen. gesagt? Wenn's mich fragen, der Teufel hat's geholt. Ja, der Teufel, der hat's geholt, die ganze Sippschaft. Der Herr Pfarrer glaubt's mir nicht. Der sagt, ich soll nicht so gottlos daherreden. Aber es stimmt, die Wahrheit ist, und die darf man sagen. Seit 30 Jahren bin ich hier die Pfarrköchin. Seit 30 Jahren mache ich den Herrn Hochwürden immer den Haushalt. Ich habe schon einiges gesehen, das können Sie mir ruhig glauben. Und deshalb sage ich Ihnen, diese Sippschaft da draußen ist vom Luzifer geholt worden. Auch wenn Hochwürden das nicht gern hört. Gesehen habe ich den sogar, den Verderber, den Höllenfürst. Wie ich von meiner Schwester kommen bin, die wohnt in Schamau, da geht der Weg ab nach Tannöd. Da, genau da habe ich ihn gesehen. Am Waldrand ist er gestanden und hat rübergeschaut nach dem Ödhof vom Tanner. Hm? Hören Sie mir doch auf, wenn's der Vater mit der Tochter hat und alles geht drunter und drüber. Und das Gesindel, das der immer am Hof gehabt hat. Der braucht's einen nicht wundern, wenn er kommt, der Belzebub, und nimmt alle mit. Vaganten und Verbrecher. Lumpenpack hat er doch auf seinem Hof gehabt. Alles lichtscheues Gesindel. Mit dem Brief war's beim Pfarrer, die Barbara. Nein, gesehen habe ich ihn nicht, den Brief. Aber den Herrn Pfarrer hat sie sprechen wollen. Und dann hat's ihm zum Dank noch eine Spende für die Kirche da lassen. Ja, an Ablass von ihren Sünden hat sie sich bestimmt kaufen wollen. Das schlechte Gewissen hat's druckt. Wie die Trut ist auf ihr guckt. Aber zu spät war's. Der ewige Verderber hat schon geholt. Eine ganz eine Stolze war das immer. Und ihrer Vater dazu. Geredet haben's mit keinem, der ihnen nicht zur Nase gestanden ist. Mich wundert's, wenn die am Sonntag in die Kirche sind, dass sich da die Heiligen nicht abgewendet haben. Alle Todsünden hat der Alte auf seinem Bissen, alle. Geschachert hat er gleich nach dem Krieg und davor auch schon. Zuerst war er ein ganz hundertprozentiger und nachher hat er es auf einmal mit dem Ami gehabt. Der hat's mit alle können, die ihm was gebracht haben. Ich sag's noch einmal und immer wieder sag ich's, der Teufel hat die Sippschaft geholt. Bei der Jungfrau Maria Maus, dort darf ich umfallen, wenn's nicht so ist, wie ich sag. Seit Kriegsende bin ich in dieser Gemeinde als Pfarrer tätig. Das sind nun auch schon wieder gut 10 Jahre. Aber so etwas, ein Mord, ist bei uns meines Wissens noch nie passiert. Plötzlich geht die Angst wieder um. Alles wird in Frage gestellt. Wir sehen, wie trügerisch der normale Alltag sein kann. Aber lassen wir das. Sie wollen mich sicher über die Familie Danner befragen. Die Familie Danner. Tja, ich denke, die alte Frau Danner, die war eine gute Christin. Eine einfache Frau, aber sehr gläubig. Sie suchte oft Trost und fand ihn im Gebet. Sie war sehr verschlossen und in letzter Zeit nahm diese Verschlossenheit eher noch zu. Ich glaube, sie war bereits am Ende ihrer Reise angekommen und bereitete sich innerlich schon auf ein Leben nach dem Tode vor. Ihr Mann war ein Patriarch im guten wie im schlechten Sinne dieses Wortes. Sein Wort war innerhalb der Familie Gesetz. Niemand konnte sich gegen ihn auflehnen, niemand. Ein gläubiger Mann war er bestimmt, wenn auch auf seine eigene Art. Er war eher, würde ich sagen, ein Mann des Alten Testaments. Seine Tochter, die Barbara. Lange habe ich geglaubt, sie würde unter der Herrschaft ihres Vaters leiden. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Sie bewunderte ihren Vater auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass sie ihn verabscheute. Richtig, verabscheute. Ich habe schon viel erlebt und gesehen, aber gerade in letzter Zeit sah ich die Abneigung, ja den Hass, immer öfter in ihren Augen. Gottes Mühlen mahlen langsam. Ich glaube jedoch fest daran, dass diese Tat nicht ungesühnt bleiben kann. Was aus dem Mann der Barbara wurde? Das Gerücht geht um, er soll nach Amerika ausgewandert sein. Vor 2 Jahren nun wurde die Barbara erneut schwanger. Als Kindsvater vom kleinen Josef wurde der Georg Hauer ins Taufregister eingetragen. Ich möchte darüber nicht den Stab brechen. In der Woche vor ihrem schrecklichen Tod kam die Barbara zu mir ins Pfarrhaus. Sie wolle zur Beichte, sagte sie. Sie wirkte fahrig, nervös. Ich forderte sie auf, ihr Gewissen zu erleichtern. Es gibt nichts zu beichten. Daraufhin änderte sich ihre Stimmung. Sie wurde trotzig, fast aufsässig. Ich muss für nichts Abbitte leisten. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich hielt sie auf, da sie einen Briefumschlag hatte liegen lassen. Das können Sie haben. Für die Kirche. Oder für die bedürftigen Seelen. In dem Umschlag befanden sich 500 Mark. Machen Sie doch damit, was Sie wollen. Mir ist egal. Ich habe ihn noch bei mir im Schreibtisch liegen. Wie ein Schulmädchen hast du vor ihm gestanden. Dem Herrn Hochwürden hinter seinem Schreibtisch. Sie wollen beichten. Und die Worte, die du dir vorher zurechtgelegt hast, wollten nicht mehr über deine Lippen. Lastet etwas auf ihrer Seele. Dieses Lächeln um seinen Mund. Dieses allwissende, selbstgefällige Lächeln. Möchten Sie sich und Ihrem Gewissen Erleichterung verschaffen? Was bildet er sich ein? Will er mein Richter sein? Richten über meine Taten, über mein Leben. Es war richtig, nicht mit ihm zu sprechen. Mir nicht von einem Mann die Absolution erteilen zu lassen. Welche Absolution? Warum auch? Ich habe nichts Unrechtes getan. Und deshalb tragen beide die Erbschuld. Mir ist Unrecht widerfahren. Seit meinem 12. Lebensjahr. Die Erbschuld, weil Eva Adam den Apfel gegeben hat, Hochwürden? Weil Eva Adam den Apfel gab. Lang habe ich gegen mein Schuldgefühl angekämpft. Immer getan, was von mir verlangt wurde. Und deshalb wurden beide aus dem Paradies vertrieben. Ich habe niemanden aus dem Paradies vertrieben. Ich bin daraus vertrieben worden. Barbara. Barbara. Noch heute sehe ich dich vor mir. Spüre deine Hände auf meinem Körper. Deine tastenden Hände. Barbara! Ganz steif bin ich dagelegen. Hab nicht gewagt zu atmen. Meine Augen festgeschlossen. Wollt nicht glauben, was mit mir geschah, Vater. Barbara! Dein Atem auf meinem Gesicht. Dein Stöhnen in meinem Ohr. Der Geruch deines Schweißes. Der Schmerz, der meinen Körper erfüllt. Barbara! Wollte immer nur eine gute Tochter sein. Nur eine gute Tochter. Du sollst Vater und Mutter ehren. So steht es in der Bibel. Wie in der Geschichte von Lot und seinen Töchtern. Lot, der geflohen war aus der Stadt Babel, mit seinen Töchtern in die Wildnis gezogen war. Dort legte sich Lot zu seinen Töchtern und beide gebaren ihm Kinder. So steht es doch in der Bibel. Warum soll das, was bei Lot Gott gefällig, bei mir falsch sein? Was macht man jetzt, Vater? Du heiratest den Vinzenz. 2-mal habe ich dir ein Kind geboren. Was machen wir jetzt, Vater? Wir hängen das Kind dem Hauer an. 2-mal habe ich mich überreden lassen, einen anderen Mann als Kindsvater anzugeben. Dem Georg Hauer. Der ist gerade Witwer geworden. Ich habe mich vor ihm geekelt, Vater. So wie ich mich vor dir geekelt habe. Immer. Barbara. Und nun bin ich keine gute Tochter mehr. Ich habe dich abhängig gemacht von mir. Barbara! Liebe es, wenn du um eine Nacht bettelst, vor mir auf den Knien liegst. Barbara! Ich habe dich in der Hand. Jetzt bin ich am Zug. Und jetzt musst du zahlen, Vater. Mit dem Hof. Du hast sie mir überschrieben. Zu meinen Bedingungen. Immer noch keine Ruhe im Haus. Was ist denn heute bei denen nur los? Bleib ruhig, Michel, deine Zeit kommt noch. Geh lieber noch mal deinen Plan durch. Abwarten, bis das Haus ruhig dalegt. Dann der Trick mit dem roten Hahn. Klappt immer. Im Stadler kleines Feuer entzünden, dann Feuer, Feuer. Ein Ruf genügt und der Donner springt aus seinem Bett und die Familie hinterher. Schlaftrunken rennen sie hierher, um zu retten, was noch zu retten ist, das Vieh aus dem Stall. Sie werden beschäftigt sein, reichlich Zeit für uns eins, ins Haus zu schleichen und das Sparschwein zu schlachten und noch ehe der Brand gelöscht ist, bist du im Wald verschwunden. Ein Kinderspiel. Was war das? Unter mir, da ist einer, im Stadel. Wieso habe ich den nicht kommen sehen? Wie kann mir denn so ein Fehler... Hier will ich doch nicht, nur reden. Schau dich doch mal an. Die Stimme kenne ich. Das ist die Barbara. Ja, schau doch mal in den Spiegel. Wer ist denn der Mann? Du schwörst, nur reden. Der Donner ist auf keinen Fall... Mein Vater ist mir tausendmal lieber gewesen als du. Barbara! Was bist du denn? Hör mir zu! Ein Waschlappen, der nach Alkohol stinkt! Hör mir doch! Lass mich! Loslassen sollst du mich! Du sollst mich... Oh Gott! Was? Der schluckt auf die Donnöderin ein. Der schluckt sie. Barbara! Wie eine räudige Katze. Wo bist du? Bist du im Stadel? Das war die Eude. Jetzt hat er es erschlagen. Wollen diese Weiber um diese Zeit im Stall? Genau wie ihre Tochter. Alles muss man sich selber kümmern. Oh Gott, bleib auf deinem Rücken liegen. Du darfst dich nicht bewegen jetzt. Dreh dich nicht um. Der bringt dich um, wenn er dich erwischt. Mama? Der bringt auch mich um. Mama? Ich sehe es vor mir. Einer nach dem anderen, alle laufen sie vom Licht ins Dunkel, noch ehe sie die Gefahr auch nur erahnen. Und jetzt? Er geht ins Haus, durch den Stall ins Haus. Jetzt nichts wie weg, die stiegen runter und dann raus ins Freie. In meinem Rücken ihr Bett. Mit einem Leintuch zugedeckt. Seit ihrem Tod vor 3 Jahren. Ich muss es nicht sehen. Und sehe es doch ständig. Eine Totenbahre mitten im Raum. Mahnend. Tag aus. Tag ein. Sogar den Geruch kann ich noch wahrnehmen. Den Geruch des Todes. Zieht noch immer seine Bahnen. Süßlich. Georg? Gleitet durch den Raum in hauchfeinen Schwaden. Georg. Allgegenwärtig in diesem Zimmer. Meine Frau. Ich muss mit dir sprechen. Übermächtig wie ihr nicht enden wollendes Siechen. Ich warte auf der Bank hinterm Haus. In meinen Händen ein Stück Stoff. Erst jetzt hat er gesehen. Es erkannt. Warum? Ein Tuch. Rot von Blut. Sein Tuch. Das Tuch, an dem er sich die Hände abgewischt hatte. Damals. Ich habe es behalten. Wieder alle Vernunft. Warum? Vielleicht, damit du es findest. Anna. Warum? Warum ich in jener Nacht auf den Hof gegangen bin. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. An ihr Fenster wollte ich klopfen. Aber ich habe mich nicht getraut. Zu oft hatte ich schon an ihr Fenster geklopft. Und sie hat mir nicht aufgemacht. Nur sehen wollte ich sie. Nur mit ihr sprechen. Warum die Spitzhacke? Woher ich sie hatte? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es war wie ein Zwang. Warum, Josef? Warum tötet einer, was er liebt? Nur was man liebt, kann man auch töten. Anna. Weißt du, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht? Kannst du in die Herzen schauen? Jeder ist einsam, sein ganzes Leben lang. Alleine ist er, wenn er zur Welt kommt. Und alleine stirbt er. Und dazwischen. Irgendwann ist er aufgestanden. Ist in sein Zimmer. Die Pistole aus seinem Nachttisch. Kalt und schwer muss sie in seiner Hand gelegen haben. Und dann? Alles ist von ihm abgefallen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Amen. Tannöd. Hörspiel nach dem Roman von Andrea Maria Schenkel. Es sprachen Franziska Ball, Barbara Bauer, Christa Berndl, Markus Brandl, Charlotte Bufler, Alexander Duda, Caroline Ebner, Michael Habeck, Brigitte Hobmeier, Jörg Hube, Monika Manz, Philipp Moog, Ilse Neubauer, Heiko Ruprecht, Jutta Schmuttermeier, Elisabeth Scharke, Michael Vogtmann, Udo Wachtfeitel, Ferdinand Weiß und Stefan Zinner. Komposition Martina Eisenreich. Technische Realisation Hans Scheck, Adele Kurzil, Peter Kretschmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Simon Jaspersen. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2007. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.